Abschnitt 6 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das grüne Zimmer, erster Teil. Gott sei Dank, der Tag war überstanden, murmelte der Kommerzienrat leise vor sich hin, als er mit dem Sitzkissen in der einen und seinem Regenschirm und Rock in der anderen Hand, von der Mamsell gefolgt, die den Reisesack und das Licht trug, die Treppe hinaufstieg zu dem grünen Zimmer. Nun die Nacht gut geschlafen, und der Mensch kann seine Reise morgen mit frischen Kräften fortsetzen. Ach, ist dies das grüne Zimmer? Unterbrach er sich, als seine Führerin eine Art kleiner Bodenkammer aufstieß und ihn bat, näher zu treten. Das ist sehr einfach. Ja, wir sind freilich ein wenig hier mit Raum beschränkt, Herr Mahlhuber, sagte die Mamsell, und der Kommerzienrat drehte sich rasch und fast erschrocken nach ihr um. In dem Augenblick fiel ihm aber das Fremdenbuch ein, und er nickte zustimmend mit dem Kopfe, als die Mamsell fortfuhr, das Zimmer zu entschuldigen und nun das Bett dagegen zu loben, in dem Herr Mahlhuber schlafen würde wie in Abrahams Schoß. Mit einem etwas dunklen Begriffe, wie das eigentlich sein würde, legte er seine Sachen ab, öffnete das kleine Fenster, das aufs Dach hinaussah, und schloss es gleich wieder, hob die schwere Federbettdecke auf und legte sie mit einem prüfenden, etwas misstrauischen Blicke zurück und sah dann das Licht an, das die Mamsell auf den Tisch gestellt hatte, sich dann nach der Tür zurückziehend, wo sie auf irgendeinen Befehl oder vielleicht auf ein Lob für das vortrefflich eingerichtete Lager zu warten schien. Dem Kommerzienrat war es aber nur, um Ruhe zu tun, und er fing an, sich den Rock aufzuknöpfen, während er über die Schulter weg einen Blick nach der Wirtin warf, ob dieser das Zeichen noch nicht deutlich genug sei. »Nun, Herr Mahlhuber, ist alles in Ordnung?« sagte diese endlich, nicht imstande, den Platz ohne eine beifällige Anerkennung zu verlassen. »Ist es zu Ihrer Zufriedenheit?« »Vollkommen. Schlafen Sie recht wohl«, sagte der Kommerzienrat. »Wünsche angenehme Ruhe«, sagte die Mamsell, »und wenn Sie mit dem Lichte fertig sind, möchte ich Sie freundlichst gebeten haben, es nur dort an die Tür zu stellen. Ich hole es mir später.« »So lassen Sie sich etwas Angenehmes träumen«, setzte sie mit ihrem verbindlichsten Lächeln hinzu und verschwand dann, von einem leise gebrummten Danke des Gastes begleitet, wie sie gekommen. »Das grüne Zimmer«, brummte dieser weiter, als er sich allein sah und kopfschüttelnd einen Blick in dem kleinen Raum umherwarf, dessen Grenzen an drei Seiten die weiße Kalkwand und an der vierten, wo das Bett stand, ein schräg niederlaufender Verschlag von ungehobelten Brettern bildete. »Grüne Zimmer? Es ist kein grüner Faden im ganzen Nest. Und ausgekehrt haben sie hier seit voriger Woche nicht. Unter dem Bette Stroh und da in der Ecke ein paar alte Stiefeln. Dorothee hat doch am Ende recht, und Dr. Mittelweile wäre am besten selber auf Reisen gegangen. Lieber Gott, ich, ein ruhiger, friedliebender Mensch, was habe ich heute nicht schon alles erlebt und getan und ertragen? Nun, es ist jetzt wenigstens Abend, und eine ruhige Nacht gebe uns der liebe Gott.« Damit sich die Nachtmütze über die Ohren ziehend, denn er hatte sich während des Selbstgespräches vollständig entkleidet, hob er eben das rechte Bein, in das etwas hohe Bett zu steigen, als er an das Licht und den ihm gewordenen Auftrag dachte, es dicht an die Tür zu stellen. Eine Lichtschere lag überdies nicht auf dem Teller, und der Kommerzienrat hasste nichts so sehr als den Qualm einer Lichtschnuppe. So das Bein wieder zurückziehend, nahm er das Licht und trug es, sorgsam vorher jedoch noch einmal in seine Pantoffeln schlüpfend, sich nicht zu erkälten, zu dem bezeichneten Platze, setzte es dort nieder und stieg dann, tief und dankbar aufseufzend, in das sehr weiche, aber etwas voluminöse Bett, sich die Decke bis unter das Kinn ziehend, den Augenblick zu erwarten, wo die Mamsell das Licht abholen würde. Vorher war er nicht imstande einzuschlafen. Eine Minute nach der anderen verging aber, und die Mamsell kam nicht. Durch die Türspalte zog es auch ein wenig, und das Licht flackerte hin und her, dass der Talg in großen Streifen niederfloß. Es konnte doch kein Unglück damit geschehen. »Das ist ärgerlich«, murmelte er, sich im Bette aufrichtend, den Platz besser übersehen zu können. Und dann, als er fand, dass das Licht vollkommen frei stand, wieder zurücksinkend, doch am Ende einschlafen, trotz der brennenden Talgkerze. Aber es ging nicht. Es war eine positive Unmöglichkeit. Und darauf zu warten, dass das Endchen Licht von selber niederbrennen sollte, das hätte wohl noch eine volle halbe Stunde und länger dauern können. Eine Viertelstunde wenigstens hatte er jetzt schon in peinlicher, immer wachsender Ungeduld auf das Abholen derselben gewartet. Der Zustand wurde ihm endlich unerträglich, und er beschloss, aufzustehen und das schon jetzt qualmende Licht auszulöschen. Er konnte es ja umdrehen und ärgerte sich, dass er das nicht schon lange getan. In Gedanken vollbrachte er diese Operation jetzt auch 5 oder 6 Mal hintereinander und drehte dabei selbst unwillkürlich die rechte Hand. Aber das Licht blieb freilich stehen und flackerte weiter. Mit einem verzweifelten Entschlusse warf er endlich die Decke von sich, fuhr mit beiden Beinen aus dem Bette und in seine Pantoffeln und machte ein paar Schritte dem Lichte zu, als er plötzlich erschrocken stehen blieb und horchte. Denn es war ihm genau so gewesen, als ob er draußen etwas gehört hätte auf dem Gange. Wenn die Mamsell jetzt gerade hereingekommen wäre und ihn in dem Aufzuge gesehen hätte, er wollte im ersten Schrecke wirklich wieder ins Bett zurückziehen, aber es war auch nicht das Mindeste weiter zu hören, er blieb noch ein paar Sekunden lauschend stehen. Keine Maus. Doch. Unter seinem eigenen Bette raschelte etwas im Stroh und er blickte schnell dorthin. Das konnte eine Maus gewesen sein. Im Hemde durfte er jedoch nicht länger stehen bleiben und jetzt rasch und entschlossen zu dem Lichte hinschreitend, bog er sich eben nieder und streckte die Hand aus, es zu ergreifen, als die Tür geöffnet wurde und die Mamsell in derselben Absicht auf der Schwelle erschien. »Jesus Maria«, rief sie, als ob sie einen Geist gesehen, als sie die keineswegs empfangsmäßige Gestalt vor sich erblickte. Und der Kommerzienrat fuhr mit einem ebenso verblüfften »Bitte tausendmal um Entschuldigung« in demselben Moment rückwärts nach seiner Lagerstätte zurück, als die erschreckte Mamsell die Tür wieder ins Schloss warf und also spurlos verschwand. Als der Kommerzienrat den Kopf endlich wieder unter der schützend über sich gezogenen Decke vorstreckte, brannte das Licht, von beiden Teilen im Stiche gelassen, noch immer ruhig fort, und an ein zweites Aufstehen war jetzt gar nicht zu denken, denn das schreckliche Frauenzimmer konnte in gleicher Absicht noch immer hinter der Tür stehen, wieder denselben unglücklichen Moment zu wählen, sie zu öffnen. Es musste niederbrennen, und mit einer verzweifelten Art von Überwindung schloss er endlich die Augen in der festen Absicht einzuschlafen, ob das grüne Zimmer erleuchtet sei oder nicht. Trotzdem war er es nicht imstande und mochte etwa eine halbe Stunde so zwischen Wachen und Schlafen gelegen haben, als der leergebrannte Docht endlich umfiel, noch einmal hell aufflackerte und dann verlöschte. »Gott sei Dank«, stöhnte der Kommerzienrat in einem halben Bewusstsein seiner Lage und drehte sich jetzt entschieden auf die rechte Seite, das Versäumte seiner so leichtsinnig geopferten Nachtruhe nachzuholen, als er das Rascheln wieder unter dem Bette hörte, aber diesmal weit stärker als vorher und zugleich ein leises Winseln, als ob eine junge Katze oder etwas derartiges darunter läge. »Na, das hat mir noch gefehlt«, brummte der gepeinigte Gast leise und ingrimmig vor sich hin. »Was ist jetzt wieder los?« Er horchte eine Weile, aber das Geräusch ließ nach und er fing eben erst an, wieder in Schlaf zu kommen, als es von Neuem und stärker begann. »Heiliger Gott im Himmel«, sagte der geplagte Kommerzienrat, gewaltsam einen Fluch zurückhaltend, »ist das nicht, um selbst den gesundesten Christenmenschen zur Verzweiflung zu bringen? Und dabei soll ich meine gelbe Hypertrophie verlieren?« Das Rascheln und Winseln wurde jetzt stärker, und es blieb dem im Bette liegenden bald kein Zweifel mehr, dass irgendein junger Hund sich gerade unter der Bettstelle in dem dort befindlichen Stroh sein Lager gemacht und nun durch Flöhe oder böse Träume gepeinigt werde. An selber Schlafen war aber unter solchen Umständen gar nicht zu denken, nach irgendeiner Bedienung zu rufen, blieb ebenfalls ganz außer der Frage, und der Kommerzienrat entschloss sich endlich, wie das Rascheln und Winseln immer stärker wurde, noch einmal aufzustehen und den kleinen Störenfried zu fassen und aus der Tür zu werfen. Ein Überfall des Lichtes wegen war nicht mehr zu fürchten. Vorsichtig nach den Pantoffeln fühlend, die er rasch wieder anzog, kauerte sich jetzt der würdige Mann, den Kopf etwas nach rückwärts gezwängt, weil er ihn gegen die Bettstelle pressen musste, vor seinem Lager nieder, mit der Hand in dem Stroh nach dem Gegenstande seines Grimmes zu suchen. Es dauerte gar nicht lange, so griff er einen jungen Hund, der sich winselnd auf den Rücken legte, als er die Berührung fühlte, erwischte ihn beim Felle und trug ihn, sich schwerfällig damit am Bette aufrichtend, der Tür zu. Über den Leuchter stolpernd, an den er nicht mehr gedacht, fand er aber doch zuletzt die Klinke, öffnete sie und warf den jungen, winselnden Köter mit einem zwar leise gemurmelten, aber desto herzlicher gemeinten Fluche ins Freie. »So«, sagte er dann, als er die Tür wieder sorgfältig geschlossen und sich zum Bette zurückfühlte, »so, nun hat der Skandal auch ein Ende, und ich werde doch einmal wenigstens zur Ruhe kommen. Oh, meine Leber!« Und wieder unter seine Decke fahrend, suchte er sich, den leidenden Teil so bequem zu legen als möglich, und brachte dann seine rechte Hand an den Kopf, dort die ihm noch so schwere Sorgen bereitende Narbe seiner Balggeschwulst so lange zu drücken, bis sie ihm wehtat, und sich dann mit dem Gedanken zu quälen, dass daraus jedenfalls einmal ein Krebsschaden entstehen müsse, der ihn langsam in sein Grab hinunterfräße. Schon manche liebe lange Nacht hatte er auf ähnliche Art im Schlafe gestöhnt, und auch jetzt gewann die Müdigkeit eben wieder die Oberhand und sandte ihm schon in ungewissen, schwankenden Traumbildern die Erlebnisse des vergangenen Tages. Aber diese kamen nicht in der erlebten Reihenfolge, sondern begannen mit dem letzten, denn er hörte deutlich wieder das Winseln und Rascheln von vorher und wollte sich eben selbst im Traume mit dem Bewusstsein trösten, dass es eben nur ein Traum sei, als das Geräusch stärker und lebendiger wurde und er sich endlich, ordentlich in die Höhe fahrend, wieder im Bette aufrichtete, um darauf zu horchen. »Jesus Maria Josef«, rief er fast unwillkürlich, als er zu der ganz unzweifelhaften Gewissheit einer ganz neuen Störung gelangte. »Da ist beim Himmel noch so eine Bestie darunter, und ich habe doch vorher ringsumher gefühlt. Na, an die Nacht will ich denken. Wenn ich aber je zurück nach Giedelsbach komme, werde ich mir ein Vergnügen daraus machen, dem verdammten Doktor dieselbe Tour und ein Nachtquartier in dem Nest hier, wie hieß es gleich, zu empfehlen. der soll mir wiederkommen. Betrachtungen nutzten aber hier durchaus nichts. Der junge Hund ließ sich weder weg noch zur Ruhe philosophieren, und nach mehrmaligen vergeblichen Versuchen, trotz der Giftkröte wieder einzuschlafen, musste der unglückliche Reisende, wenn er nicht die ganze Nacht solchen Experimenten opfern wollte, zum dritten Male heraus aus dem Bette, den Störenfried zu entfernen. Wieder erwischte er ihn hinten im Nacken, trug ihn an die Tür, die er noch fest eingeklinkt fand, öffnete sie, warf ihn hinaus, schloss sie wieder und ging zum vierten Male heute zu Bette, der so nötigen Ruhe zu pflegen. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Klaus Missfeld.